Das nächste Lied möchte ich für unsere katholischen Mädchen singen. Für die katholischen Mädchen ist es eine neue Nachricht. Es gibt jetzt eine Pille, die wiegt 3,5 Tonnen. Die können sie vor ihre Schlafzimmertür schieben.